Kundgabe 6166. Empfangen durch Bertha Dudder am 16.01.1955. Willensfreiheit. Göttliche Ordnung. Muss-Zustand. In ewig langer Entwicklungszeit erreichte eure Seele den Reifegrad, dass sie sich als Mensch verkörpern durfte, dass sie nun als euer eigentliches Ich auch ihrer selbst bewusst ist und im freien Willen ihr Erdenleben nun zurücklegen kann. Mit einer Aufgabe zwar, doch nicht gezwungen, diese Aufgabe zu erfüllen. Ihr Menschen müsstet wissen, was der freie Wille für ein jedes Wesen bedeutet. Ihr müsstet wissen, dass dieser euch belassen bleiben muss, weil er das Merkmal göttlicher Geschöpfe ist. In eurer Vorentwicklungszeit zwar war dieser freie Wille gebunden, doch nur darum, weil ihr selbst eure Göttlichkeit dahingegeben habt, weil ihr im freien Willen abgestrebt seid von mir, eurem Gott und Vater von Ewigkeit, und dass ihr selbst euch dadurch entgöttlicht habt. Und ich band darum euren Willen, um eine Zurückführung zu mir möglich zu machen. Ich leistete euch durch das Binden eures Willens nur eine Hilfe, damit ihr wieder die Willensfreiheit in göttlicher Ordnung gebrauchen konntet, was zuvor in dem Entwicklungszustand nicht möglich war. Euer Wille ging einst einen verkehrten Weg. Ich richtete ihn wieder nach meinem Willen. Es ging das Wesenhafte im Muss-Zustand den Weg meiner ewigen Ordnung. Doch es sollte nicht ewig ohne freien Willen bleiben, weil es wieder zum göttlichen Wesen, wie es einst war, werden sollte, wozu auch der freie Wille unwiderlegbar gehört. Euer Dasein als Mensch nun ist dem Wesen zur Erprobung seines Willens gegeben. Die einstige Sünde des Missbrauches seines freien Willens muss im Zustand des freien Willens erkannt werden, und durch rechtes Nützen des Willens muss die Vergöttlichung wieder erreicht werden. Es muss das Wesen freiwillig zur Höhe streben, wie es einst freiwillig abgefallen ist. Der freie Wille also ist Erklärung für vieles, was euch Menschen unbegreiflich scheint. Ich kann euch zwar immer helfen und tue das auch in jeder Weise, doch ihr selbst müsstet die Umwandlung eures Wesens zu göttlichen Geschöpfen zustande bringen. Ansonsten jener Grad niemals erreicht werden könnte, der für die Vergöttlichung Bedingung ist. Ich aber will Kinder gewinnen. Ich will keine willenlosen Geschöpfe mit Fähigkeiten ausstatten, die sie nach meinem Willen gebrauchen müssen. Mein Ziel ist, völlig frei schaffen und wirken könnende Kinder um mich zu haben, deren Wille ganz mit dem meinen übereinstimmt, aber dennoch frei ist. Mein Ziel sind glückselige, licht- und kraftvolle Geschöpfe, die im freien Willen ihre Glückseligkeit, ihr Licht und ihre Kraft anstreben und erreichen und die zu diesem Zweck das Erdenleben als Mensch durchwandeln müssen, um darin ihre Willensprobe abzulegen, die ich nun wohlständig unterstütze, doch niemals im Zwang auf sie einwirken werde, weil dadurch die ewige Freiheit und Glückseligkeit unmöglich wäre. Den freien Willen belasse ich euch, doch ständig helfe ich euch, diesen Recht zu gebrauchen. Und immer wird es euch möglich sein, euer Ziel zu erreichen. Darum ist das Erdenleben für euch von schwerwiegendster Bedeutung, denn es entscheidet über euren Zustand in der Ewigkeit, den ihr euch selbst schaffet im freien Willen. Amen.